Laut der südkoreanischen Zeitung Dongha Ilbo vom 26. Juli würdigte Kim Ung-jin, koreanischer Wissenschaftler in den USA, der ehemalige Chef des Genominstituts der Technischen Hochschule in Kalifornien war, in einem Artikel auf Internet-Homepage den Präsidenten Kim Il-sung, was ein großes Echo findet. Vom 2014 an brachte er viele Artikel auf Internet-Homepage mit den Titeln wie »Der Präsident Kim Il-sung ist ein großer Führer, niemand kann ihn vertreten«, »Das Staatssystem Nordkoreas ist das Beste« und Ri Jun-mu, Vorsitzender des Vereins der Koreaner im Osten der USA, veröffentlichte am 25. Juli auf der Internetzeitung Minjok Tongsin einen Artikel über den Sieg der TVRK im Vaterländischen Befreiungskrieg.